Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Die Kinofilme der letzten Jahre liefern sich einen Wettbewerb, wie realistisch sie Gewalt darstellen können. Vor einer besonderen Herausforderung in diese Richtung standen auch die Macher des Films Utøya, 22. Juli. Thema ist der Anschlag des Rechtsextremisten Breivik vor 7 Jahren auf ein norwegisches Jugendcamp, bei dem 69 Menschen ums Leben kamen. Wie stellt man dieses Massaker filmisch dar? Morgen kommt der Film in die Kinos, daneben auch das deutsche Politdrama Wackersdorf und der Film Searching, in dem ein verzweifelter Vater nach seiner verschwundenen Tochter sucht. Hartwig Tegeler stellt uns die Filme vor und hat schon einmal vor der großen Kinoleinwand Platz genommen. Am Anfang spricht Kaya in die Kamera. Du wirst das nie verstehen. Hör mir gut zu, okay? Wie kann das Kino Opfern eines Massakers gerecht werden? Wir sind hier auf einer Insel. Utøya, 22. Juli 2011. Zusammen mit hunderten anderer Jugendlicher ist die 18-jährige Kaya, gespielt von der wunderbaren Andrea Berntsen, auf dem Sommercamp der norwegischen sozialdemokratischen Jugendorganisation. Das ist der sicherste Ort der Welt. Entspann dich. Kein Grund, dir Sorgen zu machen. Eine Fehleinschätzung. Nach seinem Autobombenattentat auf das Osloer Regierungsviertel setzt der Rechtsextremist Breivik auf die Insel Utøya über und tötet dort in 72 Minuten 69 Menschen. Die Figuren in Erik Poppes Film Utøya, 22. Juli, sind dabei fiktiv, entwickelt aus Zeugenberichten und Gesprächen mit Überlebenden. Sind das irgendwelche Böller oder was? Das sind keine Böller. Indem die Kamera ohne erkennbaren Schnitt die ganze Zeit bei Kaya bleibt, soll sich der Eindruck von Orientierungslosigkeit, Panik, Verzweiflung und von Aussichtslosigkeit vermitteln. Doch unmerklich verwandelt sich Utøya, 22. Juli, in einen Horrorfilm, in dem Kaya zu einer normalen Kinofigur wie aus Legionen von Horrorfilmen wird, die ums Überleben kämpft. Das Genre überlagert quasi die monströse Realität des Ereignisses. So hinterlässt Poppes Film einen zwiespältigen Eindruck. Aber dieser Widerspruch muss stehen bleiben. Er ist als Versuch einer Erzählung über das Massaker am 22. Juli ein notwendiger Film. Utøya, 22. Juli von Erik Poppe, empfehlenswert. Die Idylle in der Oberpfalz, wir schreiben das Jahr 1981, wird bald dahin sein, wenn das Volk sich gegen den Staat und seine Pläne zu einer Wiederaufbereitungsanlage auflehnt und die Regierung gegen die aufmüpfigen Bürger zurückschlägt. Ist also der Film Wackersdorf eine dröge Geschichtsstunde? Nein, sondern spannendes Kino über ein Thema, das kein bisschen erledigt ist. Es liegt an der Figur des Landrats Hans Schuirer, eine reale Person und großartig gespielt im Film von Johannes Zeiler. CSU-Besuch aus München in der oberpfälzischen Provinz. Also wir, die bayerische Staatsregierung, wir bemühen uns derzeit um ein zukunftsweisendes industrielles Großprojekt. Blitzsaubere Sache, alles in weißen Kitteln. Der Landrat ist zunächst begeistert von der Investitionsspritze für die strukturschwache Region. Und das ist ein Schlot? Das gewährleistet den Transport der radioaktiven Abfälle in höhere Luftschichten und minimiert somit die dauerhafte Belastung der unmittelbaren Umgebung. Aber als er berechtigte Zweifel an der Sauberkeit der Technologie bekommt und sieht, wie die Landesregierung Recht bricht, empört sich Hans Schuirer immer mehr. Weißt du, was mein Problem ist? Die haben uns nie die ganze Wahrheit erzählt. Sie haben uns fetten Köder hingeschmissen und wir sind prompt drauf eingefallen. Eindrucksvoll beschreibt Oliver Haffner in Wackersdorf den steinigen und widersprüchlichen Weg eines Mannes, der das Vertrauen in die feste Ordnung seiner Welt verliert und sich auf die andere Seite schlägt, die der Bürgerinitiativen mit ihrem am Ende übrigens erfolgreichen Kampf gegen die WAA Wackersdorf. Es geht im Film um Zivilcourage, um Mut und Engagement für die Demokratie. Übrigens scheint es von außen nur so, dass dieser Hans Schuirer die Seiten gewechselt hat. Im Kern nämlich hat er immer nur auf einem beharrt, egal wie groß und mächtig der Gegner ist, der das ignoriert. Wir leben in einem Rechtsstaat, Herr. Wenn das Beharren darauf heute nicht aktueller ist denn je, wann denn dann? Wackersdorf von Oliver Haffner, herausragend. Blub, flub, klacker, das Geräusch einer Tastatur. Searching ist ein Desktop-Film. Sich öffnende Mails, Messages und. Mit den Infos auf den Bildschirmen von Smartphones, Tablets oder Computern erzählt Anish Shaganti von der Suche nach einer verschwundenen Tochter. Ich möchte nur wissen, wo du an dem Abend warst, als meine Tochter verschwunden ist. Ich hatte eine Verabredung. Was verheimlichst du? Gar nichts. Wo warst du an dem Abend, an dem meine Tochter verschwand? Ein Vater sucht seine Tochter, doch mit dem Internet ist nichts mehr so, wie es davor war. In Sachen Wahrnehmung unserer Realität. Wenn der klassische Detektiv sich einst an realen Spuren abarbeitete, So hat das Verbrechen heute auch in der digitalen Welt eine Vielzahl von Spuren hinterlassen. So auch Davids Tochter Pamela. Sprich drauf oder schreib mir eine Nachricht. Hey, mein Schatz. Ich wollte mich nur kurz melden, denn du bist ja offensichtlich schon zur Schule. Searching erzählt spannend eine alte Geschichte im neuen visuellen Gewand. Doch schon bei Hitchcock konnten wir lernen, dass oft etwas nicht so ist, wie es scheint. Es bedeutet, dass wir niemanden, der dem Fall so nahe steht wie Sie, bei den Ermittlungen helfen lassen dürfen. Ich will Ihnen doch nur helfen, meine Tochter zu finden. Sie sind ein Sicherheitsrisiko. Sagt die Polizistin, die aber, nun ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Und sicher gibt es eine WhatsApp-Nachricht, die einen neuen Verdacht erhärtet oder zerstreut. Aufpassen muss man bei diesem Desktop-Detektivfilm in jedem Fall. Searching von Anish Chaganty, empfehlenswert.